Gustave Flaubert hat sich in Ägypten die Syphilis geholt. Büschelweise gehen ihm die Haare aus. Sein Speichel wird durch die Quecksilberbehandlung bleibend geschwärzt sein. Er ist korpulent geworden und, wie seine Mutter findet, darüber hinaus ordinär. 3 Jahre nach seiner Orientreise fasst Gustave Flaubert in einem Brief an die Freundin Louise Collet seine Orienterfahrung so zusammen. Was Kutschu Kanem angeht, so beruhige dich und berichtige zugleich deine Vorstellung vom Orient. Sei überzeugt, dass sie absolut nichts empfunden hat. Was das Seelische betrifft, so garantiere ich dafür. Und was das Physische angeht, so hege ich starke Zweifel. Sie hat in uns sehr gute Herren gesehen, weil wir eine ganze Menge Piaster dort gelassen haben. Das ist alles. Das Gedicht von Bouillet ist sehr schön, aber es ist Dichtung und nichts weiter. Die orientalische Frau ist eine Maschine, nichts sonst. Sie macht keinerlei Unterschied zwischen dem einen Mann und dem anderen. Rauchen, baden, sich die Augenlider malen, Kaffee trinken, das ist der Kreis der Beschäftigungen, in denen sich ihr Dasein bewegt. Was die physische Lust betrifft, so ist diese gewiss sehr gering, denn man schneidet ihnen sehr frühzeitig den berühmten Muskel, Sitz derselben, ab. Was diese Frau in gewisser Hinsicht so poetisch macht, ist, dass sie absolut in die Natur eingeht. 12 Jahre nach der Reise wird Flauberts in Karthago spielender Roman Salammbô erscheinen und das literarische Ereignis in Paris werden. Ein succès fou. Dieser Roman lieferte das Motto für mehrere Pariser Maskenbälle und der Name Salammbô zierte künftig eine neue Sorte Petit Four. Folgt man dem Literaturwissenschaftler Edward V. Said, so lässt sich an dieser Begegnung jedoch, jenseits des Anekdotischen, zugleich etwas ganz Grundsätzliches festhalten. Flauberts Begegnung mit einer ägyptischen Kurtisane hat ein weithin einflussreiches Modell der orientalischen Frau ergeben. Denn sie sprach niemals über sich selbst, sie vertrat niemals ihre Gefühle, ihre Präsenz oder ihre Geschichte. Er sprach für sie. Er war fremd, vergleichsweise reich, männlich, und dies waren die historischen Tatsachen, die es ihm erlaubten, Kutschio Kanem nicht nur physisch zu besitzen, sondern auch für sie zu sprechen und seinen Lesern zu sagen, in welcher Hinsicht sie typisch orientalisch war. Flaubert, man wird auf Reisen nicht fröhlich. Ich weiß nicht, ob der Anblick von Ruinen große Gedanken eingibt. Aber ich frage mich, woher der tiefe Ekel kommt, den ich jetzt bei der Vorstellung empfinde, mich zu regen, um von mir reden zu machen. Was uns allen fehlt, ist nicht der Stil, nicht die Geschmeidigkeit des Bogens und der Finger, wie mit dem Wort Talent bezeichnet wird. Was Listen und Kniffe betrifft, wissen wir viel mehr, als man vielleicht jemals gewusst hat. Nein, was uns fehlt, ist das innerliche Prinzip, die Seele der Sache, die Idee des Sujets. Wir machen Notizen, wir machen Reisen, Elend, Elend. Wir werden Gelehrte, Archäologen, Historiker, Mediziner, Schuhflicker und Leute von Geschmack. Was ändert das alles daran? Aber das Herz, der Schwung, der Saft. Schreibt Gustave Flaubert 1850 aus Ägypten.